Studiozeit im Deutschlandfunk. Grail Marcus, ein 48-jähriger Kalifornier, ist einer der populärsten Rockmusikjournalisten der USA. In seinen zahllosen Zeitschriften, Artikeln und in diversen Büchern ist er der Chronist der amerikanischen Rockmusik. Er ist seit den 50er Jahren Fan dieser Musik, aber auch ihr Analytiker. Ihn interessieren die Musiker, die Hörer und die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sich die verschiedenen Stile entwickelt haben. Michael Frank bat ihn, seinen Blickwinkel auf die Musik für diese Sendung zu erläutern. Dabei spielt offenbar Dada eine zentrale Rolle. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. No, no moon on a pool. It's so so. Kili kili kili kili korom. Snount sound, kum nount sound. Da do do da iri da doomt. Tnoom pagiz mu. Kwee. Babata babata babata babata. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Coaches long. Train a ride. 16 coaches long. Klanggedicht der Berliner Dada-Fraktion aus dem Jahr 1918, ein altes US-amerikanisches Volkslied, Elvis Presleys Version von Mystery Train und der Schluss von Holidays in the Sun, einem Song der Sex Pistols von 1977. Welten scheinen zwischen diesen Stücken zu liegen. Zusammen ergeben sie aber eine Art Mini-Soundtrack zu einem umfangreichen Buch des kalifornischen Autors Grail Marcus, Lipstick Traces. Ein Buch, das verblüffende Ähnlichkeiten im Aufbegehren und Unbehagen der Dadaisten, der französischen Situationisten und der Punkrocker Ende der 70er Jahre beleuchtet und nachvollziehbar macht. Und wenn in dem gerade gehörten Volkslied von einem Mann die Rede ist, der nur noch ein Maulwurf sein und den Berg vor ihm niedermachen will, gelingt Grail Marcus Interpretation ein Brückenschlag zu Elvis Presleys Mystery Train und dem Nihilismus der Sex Pistols. Wenn sich Grail Marcus um Hintergründe und den Ausdrucksgehalt kultureller Erscheinungen kümmert, will er durchaus nicht ein Publikum durch Gehirnakrobatik beeindrucken. Im Gegensatz zu manchen Besserwissern unter den Kritikerkollegen hat er eine recht hohe Meinung von den Lesern und Zuhörern. Well, I've always believed that anything I might write about any piece of music is not going to. Ich habe immer geglaubt, was ich vielleicht über irgendein Musikstück oder alles mögliche andere schreibe, das wird nicht wirklich etwas sagen, was ein Hörer nicht schon weiß oder spürt. Egal, welche große Theorie ich vielleicht entwickle oder wie ich vielleicht eine frühe Elvis-Platte mit den ökonomischen und sozialen Umständen des US-amerikanischen Südens nach dem Krieg in Verbindung bringe. Mir scheint, wenn ich meine Arbeit wirklich gut mache, dann kann ein Leser dazu sagen, ja klar, aber nicht, oh, ist das schlau, daran hätte ich nie gedacht. ganz und gar nicht. Die Verbindungen sind da. Die Verbindung zwischen der Herkunft einer Platte und wohin sie vielleicht geht. Solche Dinge sind schon im Zuhörer. Ich meine, die Funktion der Kritikerarbeit ist einfach die, diese Verbindungen rauszuholen, eher als dem Zuhörer etwas einzupflanzen, was noch nicht da ist. And I think in a lot of ways the function of criticism is just to bring them out rather than to put something in a listener's mind that isn't already there. I think people are a lot smarter than they're given credit for. Ich meine, die Leute sind viel klüger, als ihnen zugestanden wird, kulturell und politisch. Ich finde es unglaublich herablassend anzunehmen, dass die Leute nicht wissen, was sie tun. Jemand hört vielleicht nur Phil Collins und Whitney Houston und wir meinen, die sind doch seicht, Trost, bloß kommerzielle Maschinen, die standardisierte Produkte auf den Markt werfen, ohne Leben. Warum hören sich die Leute nicht Blues an oder eine wunderbare Band wie Per Übel? Wahrscheinlich lautet die Antwort, zumindest an diesem Punkt ihres Lebens wollen die Leute von Musik stabilisiert und beruhigt werden. Es ist dumm zu sagen, sowas sollten sie aber nicht wollen. Ein Kritiker kann sagen, schau, da gibt's noch was anderes, sowas hier. Und vielleicht, wenn es dich interessiert, hast du ja Lust, mal da oder dorthin zu gucken. Aber zu versuchen, den Leuten zu sagen, dass sie etwas nicht mögen sollen, das ist nicht nur dumm, sondern, was Kritiker angeht, eigentlich unmoralisch. Ich habe versucht, nie den Leuten den Spaß an etwas zu untersagen. Wenn ein Kritiker nicht versteht, wieso die Leute Whitney Houston oder Phil Collins mögen, dann ist das sein Job, zu versuchen, das zu verstehen. Why people like Whitney Houston or Phil Collins, then that's the critic's job to try and understand that. One of the things that used to confuse me and sort of enchant me when I was a kid. Etwas, was mich als Kind immer verwirrt und irgendwie verzaubert hat, war, all diese seltsamen Klänge im Radio zu hören. Und glaub mir, wenn du ein 10-, 11-jähriger weißer Vorstadtjunge in Kalifornien bist, dann ist es seltsam, Little Richard aus dem Radio schreien zu hören. Auf sowas bist du nicht vorbereitet. Selbst damals schon habe ich mich gefragt, wie kommt es, dass ich einen Bezug dazu kriegen kann und allen meine Freunde auch? Wir verstehen, worum es geht und empfinden sowas als etwas Wertvolles, das unser Leben bereichert. Und Leute, die nur ein paar Jahre älter als wir waren, scheinen nichts davon mitzukriegen. Wie kommt das? Diese Art von Bruch fand ich einfach faszinierend, heute auch noch. Ich denke, Punk war in der Lage, diesen Bruch, diese Trennung wieder darzustellen. And I still do, and I think that punk was able to enact that breach, that separation again. That's very important. Ready, set, go, man, go. I got a gal that I love, so I'm ready. Ready, ready, set, I'm ready. Ready, ready, set, I'm ready. Ready, ready, set, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Going to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll, baby. She's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, said I'm ready. Ready, ready, said I'm ready. Ready, ready, said I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and all the dungaree dogs. I headed for the gym to the sock hop ball. The dogs are really jumping, the cats are going wild. The music really set my dear, the crazy style. I'm ready. Rock and roll. Hey! Pick up my sweetie pie, she's a rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, and I'm ready. Ready, ready, and I'm ready. Ready, ready, and I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top. bobcats, now a dungry dog. I'm headed for the gym to the sock hop ball. The dogs really jumping, the cats are going wild. The music really see my deed, the crazy style. I'm ready, very ready, I'm ready. Rock and roll, gonna kick off my shoes, roll up my faded jeans. Now I'm a rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left, I shuffle to the right. Gonna rock and roll till the early, early night. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. At that time, the radio was absolutely dominant. The wonderful thing about the radio... Damals war das Radio absolut dominant. Das Wunderbare am Radio der 50er Jahre war die Anonymität der Gruppen und Sänger. Es gab einfach nur all diesen Sound, der sich ständig veränderte. Eine Platte kam raus, wurde überall gespielt und verschwand wieder und was anderes ersetzte sie. Es gab viel mehr One-Hit-Wonders als zu irgendeiner Zeit danach. Leute, deren Namen man einmal hört und dann nie wieder. Die Monotones zum Beispiel mit Book of Love, mein Lieblings-One-Hit-Wonder. Mit Anonymität meine ich, dass für die meisten Leute nicht so eine massive Überflutung mit Informationen über Popmusik, eigentlich ja jede Form von Unterhaltung, existierte wie heute. Sie kauften keine Fanmagazine, es gab auch gar nicht so viele davon. Die Musik kam einfach von irgendwo zu dir und du bist drauf angesprungen oder eben nicht. Ich halte diese direkte Verbindung ohne störende Informationen für einen großen Schatz. Er ist vollständig verloren gegangen und wird nie mehr wiedergefunden werden. Ich will nicht sagen, och, ist das schade, damals war alles besser. Ich sage nur, es ist anders. That direct connection, without any information getting in the way, that has been completely lost and will never be regained. I don't want to say, oh, that's too bad, the world was better then. It's different, that's all I'm saying. So the freedom to hear a song. Es gab die Freiheit, einen Song zu hören, sich dann vorzustellen, wovon er handelt, den Text falsch zu verstehen, das tat man fast immer. Die Freiheit, einen eigenen Text zu erfinden und jahrelang mit der Vorstellung herumzulaufen, in dem Song werde das und das gesagt, während alle anderen wussten, dass es was anderes war. Wenn man zum Beispiel Hound Dog hörte, konnte man sich eine Situation oder Geschichte vorstellen, die mit Gewalt, Rache, Überlegenheit zu tun hat. Man brauchte diese Nummer nicht unbedingt mit Elvis Presley in Verbindung zu bringen. Das war nicht unbedingt seine Fantasievorstellung. Es konnte leichter deine eigene sein. Elvis Presley. It wasn't necessarily his fantasy. It could be your fantasy more easily, I think. Well, they said he was high playing. Well, die Faszination durch Elvis Presley ist Greil Marcus bis heute geblieben. Unlängst erschien in deutscher Sprache seine Sammlung mit Aufsätzen über die bizarren Nachwehen des Elvis-Kults, Dead Elvis. Bei all den Gegensätzen, einem weißen und schwarzen Image zu Beginn seiner Karriere, einer Attitüde von Aggressivität und Passivität, hätte das Geheimnis oder die Magie aber in seiner Stimme gelegen, betont Marcus heute. Eine Stimme und Gesangsart, an der sich wie so oft in der Rockgeschichte die Geister schieden. Ein Gang durch die Hörgeschichte von Rock'n'Roll, Beat und so weiter hat aber nicht nur etwas mit dem Aufwerfen von Gräben zu tun. Auch das Medium hatte etwas mit der Botschaft zu tun. Zu Marcus' Teenager-Zeiten spielten Singles noch die Hauptrolle. The album, That was the big change, and that didn't really come till the Beatles and the Rolling Stones. The idea that instead of buying a record you liked for a buck, Langspielplatten bedeuteten eine große Veränderung, aber eigentlich erst mit den Beatles und Stones. Statt sich für einen Dollar eine Platte zu kaufen, sie vielleicht bis zum Geht nicht mehr abzuspielen und dann wieder zu vergessen, musste man nun mehr Geld ausgeben. Man musste schon mehr darüber nachdenken, ob man die $3 damals ausgab oder nicht. Und es gab mehr Songs. Das machte das Ganze komplizierter. Man kaufte die LP ja, weil sie eine Single enthielt, die man mochte. Manche der anderen Songs gefielen einem, manche nicht. Das war eine ganz neue Erfahrung. Nicht alles, was dein Lieblingsperformer machte, war gut. Und du fingst an, dir darüber mehr Gedanken zu machen. Zur gleichen Zeit wurde es leichter, Rock'n'Roll live zu erleben. Leichter, als es je in den 50er Jahren gewesen war. Damals gingen nicht so viele Leute zu Rock'n'Roll-Konzerten. Es gab auch nicht so viele. Das Radio wurde komplizierter. Top-40-Sender gab es noch immer. Aber das UKW-Radio war dazugekommen. Lange Stücke wurden da gespielt. Seltsame Sachen, die man nie im Radio erwartet hätte. Die Plattenläden waren plötzlich größer. Es gab mehr Platten zu kaufen. Mehr Konzerte in kleinen Clubs oder Tanzhallen. Es war eine ganz neue Welt grenzenloser Auswahlmöglichkeiten. Und nicht nur das. Die Leute fingen an, sich heftiger einem Sänger oder einer Band zu verschreiben, als es das eigentlich in den 50er Jahren gab. Und zum ersten Mal, meine ich, versuchten sich Leute von der Masse abzusetzen. Wenn du jemanden Obskures entdecken konntest, von dem keiner deiner Freunde etwas gehört hatte, und dir gefiel diese Person auch noch, dann konntest du dich als etwas Besonderes fühlen. Ich glaube, Captain Beefheart hat bis heute eine Menge davon profitiert. Elvis Costello hat mir mal erzählt, in seiner Jugend habe der Junge, der der Captain Beefheart-Fan war, über alle geherrscht. Keiner durfte seine Captain Beefheart-Platten anhören. Die blieben ein Geheimnis, mit dem er sie aufzog. Denn im Radio gab sowas sicherlich nicht zu hören. Irgendwie war das absolut wunderbar, all diese Möglichkeiten. This was in a way absolutely wonderful. All these possibilities. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky. In the sun, in the moon, in all my can see. I cannot go back to your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my homeland. Take my hand and come with me. It's not too late for you, if it's not too late for me, to find my homeland. Where man can stand by another man without an ego flying, with no man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds, take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Greil Marcus wurde 1945 in San Francisco geboren. Nach den ersten Erlebnissen mit Rock'n'Roll und Radio Mitte und Ende der 50er Jahre folgten er und andere, wie Marcus in seinem Buch Mystery Train formulierte, dem Trend der 60er Jahre aufs College, zu Beatles-Shows und Dylan-Konzerten. An der Universität studierte er unter anderem Politik und ab 1966 begann er über Musik zu schreiben. Marcus war dann unter anderem ein Jahr lang, von 1969 bis 70, Redakteur beim Rolling Stone, einer Zeitschrift aus San Francisco, die von manchen wie eine Bibel oder das Zentralorgan der Rockmusik gelesen wurde. Wegen der gewalttätigen politischen Auseinandersetzungen in den USA und dem Vietnamkrieg bedeuteten die 60er Jahre für Marcus nicht nur unbeschwerte Zeiten. Der Besuch des katastrophalen Altamont-Festivals Ende 1969, Eine Veranstaltung, die von einer Atmosphäre der Gewalt bis hin zum Mord beherrscht wurde, dürfte ein einschneidendes Erlebnis für Marcus gewesen sein. Einer englischen Zeitung erzählte er, Rockmusik hätte er danach ein Jahr lang nicht hören können. In manchen Interpretationen, die er zwischen 1972 und 1974 für sein Buch Mystery Train verfasste, etwa über Sly Stones' There's a Riot Going On, spiegelt sich denn auch die tiefgehende allgemeine Desillusionierung dieser Generation. Und das hatte auch Auswirkungen auf das Musikhören. I think, though, that once the music began to lose some of its fervor, once the automatic assumption, which was shared by... Irgendwann begann die Musik etwas von ihrem Feuer zu verlieren. Die automatische Annahme, dass sie Teil einer großen gesellschaftlichen Veränderung war, begann sich aufzulösen, ungefähr 1969-70. Und statt einer Musikkultur blieben Stars übrig. Und dann wurde Musik zu etwas Privatem, zum ersten Mal. Das Rockpublikum war viel größer geworden. Es gab so viele verschiedene Altersgruppen mit jeweils viel mehr Leuten als früher. Die Plattenbranche musste einen Weg finden, dieses Publikum zu erreichen. Sie teilten es in Zielgruppen ein, zum Beispiel 18 bis 34 Jahre alt, weiß, männlich, 8- bis 12-jährige Mädchen oder schwarze Teenager und so weiter. Damals fingen die Leute an, Platten eher allein als in Gruppen zu hören. Bei mir war das so und ich habe mich dagegen gewehrt. Das Radio verabschiedete sich aus deinem Leben, weil die Freiheit des UKW-Radios stark eingeschränkt worden war, sodass es genauso nach Schema ablief wie das Top-40-Radio. Also fing man an, Platten als Background-Musik zu spielen. Sie wurde zur Tapete. Ich glaube, das war neu für die 70er Jahre. Man kann aus Van Morrison genauso gut eine akustische Tapete machen wie aus Phil Collins, obwohl Van Morrison für mich so etwas wie ein Gott ist. Diese Art von Privatheit nahm der Musik eine Menge Spaß. Phil Collins, I think Van Morrison is a god, but he can still make wallpaper. And that kind of privacy took a huge amount of the fun out of music. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache, in a night like a thief. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. I need her. Yeah, I wanna throw my arms around her. I need her. And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, it make me righteous. Yeah, it make me whole. Yeah, it make me mellow down into my soul. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love. She gave me love, love, love, love, love, love, crazy love. I really feel very similar to the way that John Peel expressed his reaction to punk, and John Peel is even older than I. Meine Reaktion auf Punk gleicht sehr der des englischen Radio-DJs John Peel, und der war damals sogar noch älter als ich. Er sagte, es wäre, wie wenn man den Anfang von Rock'n'Roll nochmal erlebt. Es wurde wirklich eine Trennungslinie gezogen. Leute wurden voneinander getrennt, und es war, als ob etwas völlig Neues in die Welt gekommen war. Weißt du, nichts ist leichter als diese mächtigen Gefühle oder Ängste, um etwas Neues hinwegzuerklären, wenn man sich etwas anschaut und fühlt, wie neu es ist. Es ist sehr leicht zu erklären, wie dies zu jenem wurde, dies die Vorläufer davon sind und das alles unvermeidlich erscheinen zu lassen. Was aber weniger leicht zu erklären ist und was viel mehr betont werden sollte, sind diese Momente, wo man fühlt, dass enorme Veränderungen stattfinden oder möglich sind. Enormous changes are taking place, or enormous changes are possible. Nicht nur die Musikhörer und den Rest der Gesellschaft, er zerbrach auch dieses private Schneckenhaus des zurückgezogenen Musikkonsums, wie Markus bei anderer Gelegenheit formulierte. Die scheinbare oder tatsächliche Intimität aller You've Got a Friend von Singer-Songwritern wie James Taylor, die gerade direkt nur für dich zu singen schien, wurde in Frage gestellt. Es ging um eine öffentliche Darstellung des Lebens. Grill Marcus hatte lange Jahre nicht mehr an einem Buch gearbeitet, war frustriert vom alltäglichen Journalismus und etwa 1980 stellte er fest, dass ihm von seinen Artikeln aus letzter Zeit vor allem die über Punk gefielen. Warum also nicht ein Buch darüber schreiben? Es fand sich ein interessierter Verlag und bei Marcus stellte sich das Gefühl ein, dass irgendetwas an Punk ihn an den Mai 68 in Paris erinnerte. The way I work is, I work on hunches, I work on impulses. And so I thought, ich arbeite aufgrund von Ahnungen, Impulsen. Ich dachte mir also, warum erinnert mich Punk an den Mai 68? Weiß nicht, ich werde mal ein paar Bücher darüber lesen und schauen, ob ich es herausfinden kann. In den Fußnoten der meisten Bücher, die ich dann las, wurde auf ein Buch von Guy Debord hingewiesen, Die Gesellschaft des Spektakels. Dieses Buch mit abstruser hegelianischer Theorie wurde in Paris 1967 geschrieben. Nach einer Weile hatte ich das Buch aufgetrieben und las es. Mir kam es so vor, als ob alle Aussagen des Punk darin vorkamen. 10 Jahre vorher war dieses Buch die Theorie von Punk. Ich wusste damals nicht, dass der Sex Pistols-Manager Malcolm McLaren ein großer Fan der Situationisten war. Diese Kritik des Spektakels war ihm sehr vertraut. Aber ich war auf diese Verbindung gestoßen. Die Situationisten fingen einfach an, mich zu faszinieren, und ich wollte mehr über sie herausfinden. Die nächsten 3 oder 4 Jahre verbrachte ich damit, alles, was ich über sie finden konnte, zu lesen. Gleichzeitig las ich Bücher über Dada. In den britischen Popblättern sah ich immer wieder, dass die Punkband oder der Punksänger mit Dada verglichen wurden. Und ich wollte herausfinden, was es bedeutete. Ich fand sofort heraus, dass die Leute, die diese Vergleiche anstellten, keine Ahnung davon hatten, worüber sie redeten. Aber Dada war an sich interessant. Ich habe also wirklich 5 Jahre damit zugebracht, etwas über Dada und die Situationisten zu lernen. Je mehr ich über die Leute bei ihrem eigenen Ding erfuhr, desto mehr schienen sie alle Teil derselben Geschichte zu sein. Punk, die Situationisten, Dada. Sie sprachen alle dieselbe Sprache, egal ob einer Deutsch, Französisch oder Englisch redete. Sie alle tasteten, suchten nach dem Heiligen Gral. Zu diesem Zeitpunkt waren mir die Verbindungen, die andere Leute zwischen diesen 3 kulturellen Erscheinungen hergestellt hatten, viel mehr wert als je zuvor. Sie schienen natürlich, offensichtlich und gleichzeitig seltsam. Mir kam es sehr seltsam vor, dass ein paar kulturelle Snobs, die es nie auch nur wagen würden, mit populärer Kultur zu tun zu haben, dass diese Snobs irgendwie in einem völlig anderen Medium die gleiche Art Kulturphänomen vorwegnehmen und ausführen konnten wie die Punks ungefähr 20 Jahre später. Das kam mir wunderbar vor. Les secteurs d'une ville sont à un certain niveau lisibles, mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. Ich setzte meine Nachforschung fort und begann um das Jahr 83 das Buch Lipstick Traces zu schreiben. Das lief in den folgenden paar Jahren immer in Schüben und Pausen ab. Richtig angefangen habe ich erst 1986, 87, 88. Etwa zu der Zeit, als Ronald Reagan für eine 2. Amtsperiode wiedergewählt wurde, entwickelte sich mein Hass und meine Verzweiflung wegen dem, was in den USA passierte, zu etwas, was mein Leben beherrschte. Ich habe also dieses Land auf vielerlei Art verlassen. Ich zog ins Paris der 50er Jahre, nach Deutschland im Jahr 1918, Zürich 1916 oder nach England im Jahr 1977. Ich ging mit meiner Fantasie in eine Art kulturelles Exil. Ich schrieb über die Tradition des europäischen Nihilismus und die Kultur, die er hervorbringt. Amerikanische Kultur, amerikanisches Leben, die Art Bücher, Musik und Theaterstücke, die dadurch geschaffen werden, ignorierte ich, weil ich es nicht ertragen konnte, dieses Land anzuschauen. Toilet. They sing out the noise. They sing out the noise. Noch einmal Punk anno 1977 aus England, The Meekins. Grill Marcus hat tatsächlich auch einen Soundtrack zum Buch Lipstick Traces zusammengestellt, angeblich während einer Schreibblockade eines Nachmittags. Zuerst nur für Freunde gedacht, ist er nun im Handel und so kann man die Dada-Situationisten und Punk-Ausbrüche, um die es in dem Buch unter anderem geht, wenigstens auch selber hören. Ohne diese Sammlung hätte wohl kaum jemand eine Chance, etwas von diesen obskuren und verstreuten Klangquellen zu erhaschen. In Marcus' demnächst wohl auch in deutscher Sprache zugänglichem Nachfolgewerk In the Fascist Bathroom geht es zwar auch um Punk-Bands, mehr noch geht es aber bei dieser Artikelsammlung um Marcus' Abscheu und Verzweiflung angesichts Reagans USA. Bei den Texten über die Meekins sei es ihm etwa um Gefühle von Exil, Isolation und Hass gegangen. Ohne Punk, meinte Marcus, hätte er so etwas Deutliches und Raues nie geschrieben. Er wäre viel höflicher gewesen. Grill Marcus möchte heute keine Voraussagen über die Auswirkungen von CDs und MTV auf die Hörlandschaft machen. Alle seiner bisherigen Theorien hätten sich als falsch erwiesen. So glaubt er auch nicht, dass ein genaues Zuhören allein im Zimmer oder vielleicht bei einem Grateful Dead Konzert eine aussterbende Kunst ist. I can't believe that it is. And I don't think it's anything like a Dead concert. I have no idea if this represents something that a tiny minority does or if it's something lots of people do whenever they feel the need to do it. Sociological studies say that there is a tiny core. Ich habe keine Ahnung, ob nur eine winzige Minderheit zuhört oder viele Leute, wann immer sie das Bedürfnis danach verspüren. Soziologische Studien sagen, dass es für jede Art Musik eine winzige Kerngruppe von Hörern gibt, die intensiv zuhören und alle anderen hören nur beiläufig. Das bezweifle ich sehr. Was du beschreibst, tue ich noch immer. Wenn ich frustriert bin, nichts mit mir anzufangen weiß, wenn ich mich geistig erschöpft fühle, mir blöd vorkomme. Entweder lege ich eine alte Phil Spector Single auf oder Neil Youngs Surfer Joe and Mode Sleaze vom Reactor Album. Einer der tollsten Nonsens-Songs aller Zeiten und fantastischer Gitarrenarbeit. Du kannst gar nicht anders, als dabei laut oder innerlich zu schreien. Einer dieser Songs wird dann einen anderen auf den Plan rufen und plötzlich merke ich, dass 3 Stunden vergangen sind. Ich komme einfach von einer Platte auf die nächste. Manchmal fallen mir zu einer Platte gleich 4 andere ein und ich komme durcheinander. Und ich spiele so laut wie möglich. Whatever each one makes me think of, and sometimes one record make me think of 4 at once, and I'll, you know, get confused. And I'll be playing it with all the volume I can muster. And at the end of it, I'll realize, you know, essentially, life is good. And I'll probably come away with more than that. I'll be full of Am Ende merke ich, das Leben ist gut. Und wahrscheinlich werde ich noch mehr davon haben. Ich werde voller Ideen und Energie sein. Und wenn meine Frau nach Hause kommt, werde ich ihr sagen, das musst du dir unbedingt anhören. Oder vielleicht rufe ich auch jemanden an und zwinge ihn dazu, sich eine Platte übers Telefon anzuhören. Oder versuche, ihn dazu zu bringen. Mir scheint, wenn du sowas nie machst, nie kannst, nie dieses Gefühl hast, echt schade. Denn das ist ein wunderbares Gefühl. Ob du dich dadurch noch deprimierter fühlst oder voller Leben. Ich finde es dumm, darüber zu spekulieren, ob viele Leute sowas machen oder wenige. Wen kümmert es letztlich? Ultimately, who cares? It's almost Grail Marcus Grundstimmung scheint heute weniger von Nihilismus geprägt als zu Zeiten von Reagan und Bush. Obwohl er an Bill Clinton unter anderem den Ausverkauf politischer Ziele nach dem Regierungsantritt kritisiert, stellt er an sich ein wiedererwachtes Interesse an den USA fest. Anders als etwa zu Reagan, der die USA in einen autokratischen Staat verwandeln wollte, könne er einen Bezug zu Clinton finden, auch wenn das irrational sei. Und das wirkt sich auch auf Grail Marcus Pläne aus. This guy in the White House, it means a whole lot more to me than maybe I can justify. Dass dieser Typ im Weißen Haus sitzt, bedeutet mir viel mehr, als ich vielleicht rechtfertigen kann. Aber es bedeutet mir so viel und ich werde das ausnutzen. In meinem nächsten Buch wird es um die Basement Tapes von Dylan und der Band gehen. Um amerikanische Kultur, wobei die Basement Tapes so eine Art Prüfstein für die Neuerfindung amerikanischer Musik darstellen. Ich werde am 1. Januar des neuen Jahres damit anfangen, mir einfach die Songs und alle Outtakes und Alternativversionen anhören. Es gibt ja sehr viele Stücke von diesen Sessions, die nicht offiziell veröffentlicht wurden. Ich werde sehen, wohin sie mich führen werden, zeitlich, was andere Musik angeht und betreffs 1967. Eine kleine Gruppe von Leuten tritt aus der Geschichte, wie sie im allgemeinen Verständnis damals stattfand, heraus. Summer of Love, Vietnamkrieg, all das. Und da sind sie, eingesperrt in einen kleinen Raum in den Catskill Mountains im Staate New York. Und sie singen Lieder, die auf vielerlei Art eine 100-200-jährige Geschichte haben. Worum geht's da? Warum machen die das? Und wieso kommt dabei diese Musik von enormer Tiefe, Leidenschaft und Humor heraus? Ich werde also die Basement Tapes als eine Art Experiment betrachten, das inmitten all dem kulturellen Lärm ganz geheim stattfand. Ich fühle, dass ich dieses Buch jetzt schreiben muss. Ich weiß nicht, wie lange mein Empfinden, wieder in diesem Land zu Hause zu sein, halten wird. Ich muss das jetzt machen, bevor es verschwindet. I feel I have to write this book now. I don't know how long my feeling that I am at home in this country again will last. I gotta do this now before it disappears. I stand in awe and I shake my face. You break your promise all over the place. You promised to love me, but what do I see? Just you coming and spilling juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Ah, you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got some place to go. Odds and ends. Lost time's not found. Someone else. While you're doing it, keep that juice to yourself. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Sie hörten eine Sendung von Michael Frank.